Die Teilnehmer des 9. Kongresses des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung besuchten die historische revolutionäre Gedenkstätte Pyeongchun, die historische Gedenkstätte über den Vaterländischen Befreiungskrieg und das Museum über den Sieg im Vaterländischen Befreiungskrieg.